Auch noch ein Wort über meine eigenen Studien. Sie waren erfolgreich. Sämtliche philosophische und theologische Examina bestand ich gut, auch das letzte zweistündige Examen rigorosum. Eigentlich soll man über die Examensergebnisse nichts erfahren, dennoch sickert manches durch und mir hat obendrein der Provinzialobere Jakob Rathgeb mitgeteilt, dass ich das letzte Examen, also auch alle früheren, sehr gut bestanden habe und in via ad professionem auf dem Wege zur Professablegung sei. Ich hatte also denjenigen Grad von philosophischer und theologischer Durchbildung erreicht, der genügt, um beide Fächer zur Zufriedenheit lehren zu können. Meine wissenschaftliche Qualifikation innerhalb des Jesuitenordens erwähne ich deshalb, weil schon bald nach meinem Austritte von ultramontan jesuitischer Seite Zweifel über sie öffentlich ausgestreut wurden und selbstverständlich bereitwilligst Glauben fanden. Was erzählt man nicht und was glaubt man nicht von einem Apostaten? Die Kölnische Volkszeitung, wohl von den Jesuiten inspiriert, ging sogar so weit, mich als geistesgestört hinzustellen. Drittens, Stellung des Ordens zur Wissenschaft. Diese Stellung ist eigentlich schon im vorigen Abschnitte genügend gekennzeichnet. Aber da der Jesuitenorden sich in besonderer Weise als wissenschaftlich hinstellt, und da auch in der nicht-ultramontanen Welt diese Vorstellung über ihn weit verbreitet ist, so scheint ein nochmaliges Eingehen auf den Gegenstand von anderen, mehr allgemeinen Gesichtspunkten aus gerechtfertigt. Selbstverständlich sind die Grundsätze, welche die römische Kirche über ihre Auffassung von Wissenschaft, von Geistesfreiheit, von freier Forschung aufstellt, auch die Grundsätze des Jesuitenordens. Diese Grundsätze sind ausgesprochen in zahllosen amtlichen Kundgebungen des Papsttums, von denen ich nur wenige der neuen und neuesten Zeit nenne. Erstens, Kölner Provinzialkonzil vom Jahre 1860, vom Papste ausdrücklich bestätigt. Zweitens, Schreiben Pius des IX. An den Erzbischof von München vom 21. Dezember 1863. Drittens, Syllabus Pius des IX. Vom 8. Dezember 1864. Viertens, Vatikanisches Konzil vom Jahre 1870. Fünftens, Konstitution Leos des 13. Officiorum ac Monerum vom 25. Januar 1897. Sechstens, Motu proprio Pius des 10. vom 8. Dezember 1903. Siebentens, Syllabus Pius des 10. vom 3. Juli 1907. Achtens, Enzyklika Pius des 10. gegen den Modernismus vom 8. September 1907. Der Wortlaut der Kundgebungen in meiner Schrift »Die katholisch-theologischen Fakultäten im Organismus der preußischen Staatsuniversitäten Leipzig, Breitkopf und Hertel« Seite 22 bis 38. Alle Kundgebungen decken sich inhaltlich mit dem unfehlbaren Ausspruche des Vatikanischen Konzils. So jemand sagt, die menschlichen Wissenschaften dürften so frei sich entwickeln, dass ihre Behauptungen, auch wenn sie der geoffenbarten Glaubenslehre widersprechen, für wahr zu halten seien und die Kirche könne sie nicht verurteilen, der sei im Banne. Praktisch angewendet werden die wissenschaftlichen Grundsätze Roms im Index, dessen Regeln Leo der 13. im Jahre 1900 neu fasste und als Damoklesschwert über der gesamten katholisch-wissenschaftlichen Produktion anbrachte. Dazu kommt das endgültige Entscheidungsrecht Roms beim sogenannten dogmatischen Tatsachen und dogmatischen Texten, wodurch weite Gebiete der Geschichtswissenschaft der freien Forschung entzogen werden. Vergleiche meine Schrift, die katholisch-theologischen Fakultäten im Organismus der preußischen Staatsuniversitäten, Seite 39 bis 46. Die selbstverständliche, stillschweigende Anerkennung der autoritativen römischen Lehre über die Gebundenheit aller Wissenschaften genügte dem Jesuitenorden aber nicht. Und so erklärte er in seiner 23. Generalkongregation vom Jahre 1883 im 12. Dekret, da bei einer solchen Menge von Irrtümern, die überall herumschleichen und in unserer Zeit häufig vom römischen Stuhle verdammt worden sind, zu fürchten ist, dass auch einige der unsrigen von dieser Pestseuche erfasst werden, so erklärt die Generalkongregation, dass unsere Gesellschaft der in der Enzyklika Quanta Cura vom 8. Dezember 1864 vom Pius IX. Verkündeten Lehre anhange und dass sie verwerfe, wie sie stets verworfen hat, alle im Syllabus desselben Papstes verworfenen Irrtümer. Weil aber von einigen Provinzen des Ordens verlangt worden ist, dass der sogenannte liberale Katholizismus namentlich verworfen werde, so stimmt die Generalkongregation diesem Verlangen von Herzen zu und empfiehlt dem sehr ehrwürdigen Pater General dringend, dafür Sorge zu tragen, dass diese Pest mit allen Mitteln von der Gesellschaft Jesu ferngehalten werde. Damit hat der Orden seine Zustimmung feierlich ausgesprochen zu der von Rom aus betriebenen Vernichtung der Lehr- und Lernfreiheit. Er hat so den Modernismus als liberalen Katholizismus schon vor seiner Entstehung in Acht und Bann getan und, wie er Acht und Bann durchführt, hat die Gegenwart gesehen am tragischen Geschick des Jesuiten Tyrell und Bartoli. Die Stellung des Ordens zur Wissenschaft bildet den Gesamtinhalt eines Buches, das mit Druckerlaubnis des Ordens und der Kirchenbehörde versehen, der Jesuit Dr. Josef Donat, KK-Professor an der Universität Innsbruck, im Jahre 1910 veröffentlicht hat. Die Freiheit der Wissenschaft, ein Gang durch das moderne Geistesleben. Das Buch bietet nichts Neues, auch ist es keine Einzelerscheinung, es gibt viele dieser Art, aber es enthält die alte Gegnerschaft zur freien Forschung, die alte Unterwerfung unter römische Zensur in neuester Form. Wer sich zur christlichen, das heißt zur katholischen Weltanschauung bekennt, für den ist diese Freiheit von Wissenschaft und Denken unmittelbar vorher ist sie charakterisiert als die Freiheit von Syllabus und Index unannehmbar. Hier, im Gegensatz zur Kirche, liegt der tiefere Grund, warum heute Tausende, denen der Kantsche Automatismus im Denken zum Nerv ihres geistigen Lebens geworden ist, von einer Leitung durch Offenbarung und Kirche nichts wissen wollen. Sie können den Gedanken nicht mehr fassen, dass ihre Vernunft von einer äußeren Autorität, dem Papsttume, die Wahrheit unweigerlich annehmen soll. Es ist nicht die Wissenschaft, gegen welche die Kirche auftritt, sondern der Irrtum, nicht die Wahrheit, sondern die Emanzipation des menschlichen Geistes von der Unterwerfung unter Gottes Autorität, welche im falschen Kleide der wissenschaftlichen Wahrheit auftritt. Ist es ein unfehlbarer Glaubenssatz, der einem wissenschaftlichen Ergebnisse entgegensteht, so ist für den gläubig gesinnten Forscher der Konflikt bald behoben. Er weiß dann, was er von seiner Hypothese zu halten hat, dass sie kein wahrer Fortschritt, sondern Verirrung ist. So stehen die philosophischen Irrtümer der Neuzeit fast durchgängig unfehlbaren Glaubenssätzen, meist Fundamentallehren der christlichen Religion entgegen. Das ist auch der Rechtstitel, aufgrund dessen Offenbarung und Kirche auch an den Forscher mit der Verpflichtung herantreten, seine Ansichten nicht in Gegensatz kommen zu lassen zu Glaubenslehren, weil zwischen Glauben und Vernunft niemals ein Widerspruch bestehen kann. Sieht der katholische Forscher seine wissenschaftliche Ansicht durch eine nicht unfehlbare Erklärung, zum Beispiel Entscheidung einer römischen Kardinalskongregation, wie im Falle Galilei getroffen, so wird er noch einmal in selbstloser Unparteilichkeit seine Ansichten vor Gott prüfen.